als Moby Dick vor Jahrzehnten zum ersten Mal aus der Tiefe sein Haupt erhob. Sieht man von allem Unnatürlichen ab, das diesem Ungeheuer nachgesagt wurde, so blieb in seiner wahren Beschaffenheit und unbezweifelbaren Eigenart noch genug übrig, was ungemein auf die Einbildungskraft wirken musste. Er unterschied sich von anderen Pottwalen, nämlich nicht einmal so sehr durch seine Größe, wie durch seine schneeweiße, vielfältig gefurchte Stirn und seinen hohen, pyramidenförmigen weißen Buckel. Sein ganzer Leib war weiß gestreift und gefleckt, und so hieß er der weiße Wal. Wenn er am hohen Mittag durchs dunkelblaue Meer dahinglitt, hinter sich die schäumende Milchstraße seines Kielwassers von 1000 goldenen Lichtern übersprüht, dann rechtfertigte er in seinem Glanz diesen Namen vollauf. Was aber den Walfängern den panischen Schrecken einjagte, war weder seine Größe, noch seine Färbung, noch sein missgestalteter Unterkiefer, sondern die umsichtige, unnatürliche Tücke, die er gegen jeden Angreifer bewies.